Erster Isaak ruft Jakob. Er segnet ihn. Isaak sagt, nimm keine Frau aus Kanaan. Zweiter geh nach Mesopotamien. Dort wohnt Betuel, der Vater deiner Mutter. Nimm eine Tochter von Laban, dem Bruder deiner Mutter, als Frau. Dritter Gott segne dich. Er soll dir viele Kinder geben. Du sollst ein großes Volk werden. Vierter Gott soll dir den Segen von Abraham geben. Auch deinen Kindern. Du sollst das Land bekommen, wo du jetzt wohnst. Gott hat es Abraham gegeben. Fünfter Isaak schickt Jakob weg. Jakob geht nach Mesopotamien. Er geht zu Laban. Laban ist der Bruder von Rebekka, Jakobs Mutter. Sechster Esau sieht, Isaak hat Jakob gesegnet. Isaak hat Jakob nach Mesopotamien geschickt. Jakob soll dort eine Frau finden. Isaak sagte, nimm keine Frau aus Kanaan. Siebter Jakob hört auf seinen Vater und seine Mutter. Er geht nach Mesopotamien. Achter Esau versteht, die Frauen aus Kanaan gefallen seinem Vater Isaak nicht. Neunter darum geht Esau zu Ismael. Er nimmt Mahalat zur Frau. Sie ist die Tochter von Ismael. Ismael ist Abrahams Sohn. Esau hat schon andere Frauen. Zehnter Jakob geht von Beerseba weg. Er reist nach Haran. Elfter er kommt an einen Ort. Die Sonne ist weg. Er bleibt dort über Nacht. Er nimmt einen Stein. Er legt den Stein unter seinen Kopf. Er schläft dort. Zwölfter Jakob träumt. Er sieht eine Leiter auf der Erde. Die Leiter reicht bis zum Himmel. Engel von Gott gehen auf der Leiter hoch und runter. Dreizehnter Gott steht vor ihm. Er sagt, ich bin Gott. Ich bin der Gott von Abraham, deinem Großvater. Ich bin der Gott von Isaak, deinem Vater. Ich gebe dir und deinen Kindern dieses Land. Vierzehnter deine Kinder werden sehr viele sein. So viele wie Sand auf der Erde. Du wirst dich ausbreiten, nach Westen, Osten, Norden und Süden. Alle Menschen auf der Erde werden durch dich und deine Kinder Segen bekommen. Fünfzehnter ich bin mit dir. Ich beschütze dich, wohin du gehst. Ich bringe dich zurück in dieses Land. Ich lasse dich nicht allein. Ich mache alles wahr, was ich dir versprochen habe. Sechzehnter Jakob wacht auf. Er sagt, Gott ist wirklich hier. Ich wusste das nicht. Siebzehnter Jakob hat Angst. Er sagt, dieser Ort ist besonders. Hier wohnt Gott. Das ist der Weg zum Himmel. Achtzehnter früh am Morgen nimmt Jakob den Stein. Er hat darauf geschlafen. Er stellt den Stein auf. Er gießt Öl auf den Stein. Neunzehnter er nennt den Ort Bethel. Früher hieß die Stadt Luz. Zwanzigster Jakob macht ein Versprechen. Er sagt, wenn Gott mit mir ist. Wenn Gott mich auf meinem Weg beschützt. Wenn Gott mir Brot und Kleidung gibt. Einundzwanzigster wenn ich sicher nach Hause komme, zu meinem Vater. Dann ist Gott mein Gott. 22. Dieser Stein, den ich aufgestellt habe, wird ein Haus für Gott. Ich gebe dir den zehnten Teil von allem, was du mir gibst.